Folge 2. Um was soll es heute gehen? Heute geht es mal um das erste Gerät. Naja, nicht das erste. Das erste war so eine japanische MP3-Bombe, die zum Podcasten nicht wirklich geeignet war, die damals für das Hobby funktionierte, aber also nein, nein, die war schlicht nicht geeignet, das muss man so sagen. Und das zweite Gerät, das ich mir dann gekauft habe, das war ein H2 und das Handy-Recorder H2 von Zoom. Jetzt ist das ein sehr beliebtes Gerät bei Podcastern. Also manche sagen, es ist, ja, und ich würde mal sagen, es ist für mich so die unterste Ebene oder das unterste Niveau, mit dem ich persönlich finde, dass man was aufnehmen kann, was sich gut anhört. Dazu sei auch jetzt gleich am Anfang nochmal gesagt, also wenn ihr denkt, ihr seid hier beim Lautsprecher, dann seid ihr falsch. Das ist die professionelle Einweisung in Audio und Podcast von Tim Pritloff und der kann das mit Sicherheit auch tausendmal besser, das ist völlig unbestritten. Hier seid ihr bei der Version: Ich habe mir mal was gekauft, ich kriege einen Podcast hin, ich bin selber mit der Qualität auch ganz zufrieden und ich bin mit der billigen Variante sozusagen unterwegs. Also das habe ich auch schon im ersten Teil gesagt, mir geht es hier auch nicht darum, die teuersten Geräte, sondern ich will einfach mal meine Erfahrungen so zeigen, die ich selber gesammelt habe und denke mal, dass die Geräte, die ich da gekauft habe, im finanziell machbaren Rahmen für Podcaster liegen. Das Problem ist einfach, natürlich kann man auch mit dem Handy aufzeichnen. Das ist alles möglich und da kriegt man auch was raus. Und wenn man dann noch eine Sparte erwischt, hat man mit Sicherheit auch noch sehr, sehr viele Hörer. Die Frage ist eben, ob man damit selber einverstanden ist, was man da produziert. Und ich habe selber für mich gemerkt, ich möchte ein gewisses Niveau haben. Das habe ich mit dem Zoom am Anfang absolut erreicht und war super zufrieden. Dann habe ich für mich gemerkt, okay, es ist nicht nur die Qualität, sondern man muss halt auch gucken, was will ich genau machen. Und mit dem Zoom war einfach das Problem, wenn mehr als zwei Personen, oder selbst bei zwei Personen wird schon schwierig, aber mehr als zwei Personen, die unterschiedlich laut sprechen, das dann nachzubearbeiten, ist schon wirklich undankbar. Darum bin ich dann ja auch mittlerweile auf so ein Boss BR-800 umgestiegen. Das war die Empfehlung, die ich von Thomann, also diesem auch im Internet zu finden, www.thomann.de, bekommen habe, die so, den ich gesagt habe, okay, ich möchte es nicht zu wenig ausgeben, nicht zu viel, aber es soll auch funktionieren, es soll transportabel bleiben, einigermaßen mobil, also mit Batterie betreibbar. Und da haben die mir das empfohlen. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf. Heute möchte ich eigentlich auf das Zoom H2 eingehen, dass ich das einmal so durchgehe und abhake für diesen Podcast vielleicht. Oder vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück, aber so einmal eine Übersicht, was ich jetzt an dem Gerät gut, schlecht fand. Also, das liegt, glaube ich, im Moment so um die 150 € das H2. Und wie gesagt, ich finde es gar nicht mal schlecht, den Gegenwert, den man dafür bekommt. Man bekommt das Gerät, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Nassrasierer von, Trockenrasierer von Philips oder so oben dran. Der hat dann da drinnen eingebaut praktisch vier Lautsprecher. Dann bekommt man dazu meistens im Bundle eine SD-Karte, die vorne reingestopft wird, wobei die 4 GB für Normalverbraucher eigentlich reichen. Da gab es noch dann ein kleines Etui dazu, was auch echt, was ich sowas finde ich angenehm, wenn man sowas gleich dazu bekommt, weil ja, das ist nun mal ein empfindliches Gerät und man möchte dann auch schon so eine kleine Schutzhülle wenigstens haben. Dann gibt es noch für das Stativ unten drin, es hat so ein Gewinde, einmal ein, ja, so eine Art Plastikstöckchen, damit man das halten kann und dann, wie im Fernsehen sozusagen, das Ding als Mikro benutzen kann. Und so einen kleinen Standfuß, den man drunter schrauben kann, damit das auf den Tisch stellen kann. Und als letzte kleine Beigabe, so ein Windschutz, den man oben, also aus Kunststoff, so ein Windschutz, den man oben drauf stecken kann auf die Mikros. Also ich finde den Lieferumfang schon mal sehr gut, weil er einfach reicht, um sofort loslegen zu können. Und ja, das ist ja, wie ihr meistens wisst, heutzutage nicht wirklich selbstverständlich. Dann, wie gesagt, sieht aus wie so ein bisschen wie ein Rasierer, könnt ihr euch im Internet ja auch angucken, mit zwei AA-Batterien zu betreiben, die für meinen Geschmack auch lange genug halten. Man sollte natürlich Ersatz mithaben und aufpassen, dass die nicht mittendrin leer werden, aber ich finde, die halten gar nicht so kurz. Ich betreibe das mit Akkus, Eneloops und funktioniert sehr gut. Dann hat er vorne und hinten eine Lampe mit MIG aktiv, die leuchtet dann, wenn aufgenommen wird, damit man auch sieht, dass es noch geht. Kleines Display, das ist mir persönlich eigentlich zu klein, weil da kann man schlecht was drauf erkennen. Dann geht die Beleuchtung auch noch relativ früh aus, wenn man die Standard so eingestellt lässt und dann sieht man fast gar nichts mehr. Da muss man die Beleuchtung wieder anmachen. Ja, ist nicht so ganz optimal. An den Seiten hat man dann für einmal Phones und Line-Out. Habe ich offen gestanden noch nie benutzt, für Lautsprecher anzuschließen oder ähnliches. Volumenknopf, den habe ich durchaus schon mal benutzt. Also ganz normal lauter, leiser. Den Powerschalter und darunter einen Anschluss, dass er auch mit Netzteil betrieben werden kann. Und das ist auch so ein ganz normaler Anschluss, DC 9 Volt, 300 mA. Also da ist sogar noch beschrieben, wo plus und wie, also wie krumm gepolt. Also das ist auch das ist wirklich rund. Ich finde es, wie gesagt, von der Usability her finde ich es eigentlich schon mal ganz gut. Also vom Außen, von der, wir reden jetzt immer noch von der Hardware im Moment. Dann hat er einen USB-Stecker, einen Line-In-Eingang, dann so ein Mikro-Gain LMH, Low, Middle, High. Den habe ich auf High stehen. Also ich glaube, wenn ich das alles richtig verstanden habe, kann man damit so ein bisschen steuern, wie empfindlich das Mikro ist. Gut, High nimmt vielleicht ein bisschen zu viel manchmal auf, aber ja, insgesamt fand ich es trotzdem gut. Und dann noch so ein externes Mikro-In, falls man noch eins anstöpseln möchte. Wobei ich da nicht weiß, wie er das dann handelt. Ob er die intern dann abschaltet, ich glaube nicht. Aber da möchte ich mich auch nicht zu weit rauslehnen. Ich habe das Ding wirklich nur zum Podcasten benutzt. Das heißt, ich habe einmal in den Optionen ein paar Einstellungen gemacht. Nämlich, ich weiß gar nicht, was war das noch? Genau, Low-Cut habe ich auf On gestellt. Das regelt dann ja wohl so ein bisschen den Atem und so raus. Dass man den nicht so hört. Also atmen muss man trotzdem noch. Den Mic-Gain habe ich auf H, so das hatten wir eben, und Mono-Mix, dann macht er selber Mono davon. Das muss man ja für sich entscheiden, da kommen wir aber auch nachher nochmal drauf. Im Allgemeinen habe ich das Ding dann auf den Tisch gestellt, habe 4-Kanal aufgenommen, warum komme ich noch zu, und bevor wir losgelegt haben, sozusagen den Rack-Level, also die Lautstärke praktisch, mit der aufgenommen wird, eingestellt. Das steht, ist ganz gut beschrieben im Handbuch und das kriegt man auch gut hin. Das muss man aber auch selber für sich ausprobieren, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich habe es auch mal zu hoch eingestellt. Ah, da war dann alles überschrien. Das konnte ich also fast wegschmeißen. Ja, vorne drauf hat er dann so ein paar einfache Tasten, so ein kleines Displayfeld zum Aufnehmen, Vorspulen, Menü. Das Menü, ich finde es jetzt nicht so schlimm, manche finden es ganz schlimm. Ja, guckt euch an, kann man mit leben, weil ich selten viel Einstellungen mache. Wie gesagt, ich stelle auf 4-Channel, stelle da nochmal die Rack-Level ein und dann läuft das Ding auch. Dann nehme ich auf. Und das hat auch immer gut geklappt. Okay, was gibt es zum H2 noch zu sagen? Was wichtig ist beim Anfassen, beim Aufnehmen, nicht anfassen. Wenn maximal an diesem eingeschraubten Stock, den ich mal vorhin erwähnt habe. Weil dieses Gehäuse ist wirklich super empfindlich. Da braucht ihr nur mit dem Finger drüber streicheln und hört euch das dann mal auf der Aufnahme auf. Also würde ich sowieso empfehlen, natürlich, bevor man das erste Mal damit aufnimmt, ein paar Probeaufnahmen zu machen. Und da grabbelt es mal bei an. Das müsst ihr echt mal ausprobieren. Das ist schon extrem, wie es empfindlich dann reagiert. Was ich dann noch habe, ist, ja, es sieht immer doof aus oder so ein bisschen wichtigtuerisch, ich weiß es nicht. Aber setzt euch einen Kopfhörer auf bei der Aufnahme. Natürlich kann man es auch ohne machen, das funktioniert auch zu 90%. Aber wenn ihr so Kopfhörer habt, dann hört ihr, falls Einstrahlungen durch ein Handy kommen. Falls ihr zu hoch geregelt habt, kriegt ihr das eigentlich auch mit. Also der Kopfhörer ist da schon viel wert. Und das muss ja kein geschlossener sein. Das können ja so In-Ear iPod-Dinger sein, das ist ja egal. Nur, dass man so ein bisschen hört, was man da auch aufnimmt. Dann natürlich vor jeder Aufnahme, ich würde es immer mit Akkus machen und immer volle Akkus reintun vorher. Also. Natürlich kann man auch aufnehmen, das Ding liegen lassen mit den Akkus. Nächstes Mal reicht das auch noch. Aber ja, wem mal so ein Podcast verloren geht, weil die Batterien nicht voll waren und das nicht mitgekriegt hat. Zum Thema Aufnehmen auch. In der Mitte ist der rote Knopf für Rekord. Und wenn ihr den drückt, dann könnt ihr aussteuern, wie der Ausschlag ist, also Rec-Level. Vergesst nicht, bevor ihr loslegt, nochmal zu drücken. Das ist immer wieder gern genommen. Das ist einfach so ein Konzept bei dem, dass man das einstellt und dann zweimal auf Rekord sozusagen drücken muss, bevor der wirklich aufnimmt. Und ist, wie gesagt, ist doof, wenn man so einen Podcast gemacht hat und festgestellt hat, man hat keine Aufnahme gehabt. Das kann man auch nicht wiederholen. Also habe ich, nee, geht nicht. Da ist die Spontanität alles weg. Also von vornherein dann denken ist von Vorteil. Ich persönlich habe auch durchaus zwischendrin einfach mal einen Stopp gemacht. Das heißt, kurz die Hand gehoben, Stopp gedrückt, Rekord gedrückt, Podcast ging weiter. Das kann man, wenn man das so ein bisschen in Fleisch und Blut übernommen hat, ist das eine Sekunde Sache. Das hält nicht wirklich den Podcast auf, sorgt aber ungemein dafür, dass man so eine Sicherheit hat. Das heißt, wenn man eine Datei auf der Karte kaputt ist, ist nicht gleich der ganze Podcast so kaputt. Gut, wenn die Karte kaputt ist, selbst dann gibt es Rettungsprogramme und wenn man Glück hat, dann schafft das Rettungsprogramm ein paar Dateien wiederherzustellen und ist wiederum vielleicht nicht der ganze Podcast kaputt. Also auch das meine Empfehlung, ruhig mal zwischendrin Stopp und neues Rekord. Das ist später beim Zusammenschneiden hört man das nicht. Ja, wie gesagt, auf den Tisch stellen, Pegelausschlag einstellen, also Rec-Level und dann aber nicht mehr anfassen. Das kann einfach nichts Gutes geben. Dann, wie gesagt, mit Kopfhörern drauf und ruhig mal alle am Tisch fragen, ob sie wirklich die Handys aushaben. Oder zumindest im Flugmodus. Aber ja, Flugmodus geht auch. Aber was soll's, dann kann man es auch ausmachen. Weil ein Handy kann echt nerven. Wenn das da drauf ist, das ist halt ein ekliges Geräusch. Ja, was haben wir noch? Also Stereo oder Vierkanal oder Mono. Klar, hilft. Beim Podcast reicht Mono, das sehe ich auch so. Zumindest, wenn ich das so wie diesen hier alleine mache. Was soll das Stereo bringen? Zu zweit, ja, kann Stereo Sinn machen. Zu dritt auch. Ist immer eine nette Spielerei, aber ich habe witzigerweise mal einen Hörer gehabt, der hat gesagt, ja, dann denk mal an die, die abends im Bett hören, so wie er selber. Und er hat gerne nur einen von den Kopfhörern im Ohr, weil er auf dem anderen Ohr halt liegt. Und deswegen bevorzugt er Mono, weil er sonst die Hälfte nicht mehr. Also ihr seht, es gibt so tausend verschiedene Hörgewohnheiten. Und da kann das durchaus sehr unterschiedlich sein. Ich will gerade, da fällt mir auch gerade ein, in einem Podcast habe ich jetzt zuletzt mal eine Mono- und eine Stereo-Variante reingestellt. Das hört sich natürlich toll an. Ja, wer einen eigenen Server hat, da ist das auch kein Thema. Ich benutze Podcast Hosting, also Podhost. Und da ist das halt schon ein Thema, denn ich habe eine gewisse Menge pro Monat zur Verfügung. Und wenn ich zwei reinstelle, dann verballere ich die doppelte Menge. Also, ja. Und ich habe jetzt mal gesehen, der Podcast wurde jetzt, der ist jetzt 3 Tage drin. Nee, der ist 2 Tage, ist egal, der ist 1, 2 Tage drin. Und wurde 63 Mal in Stereo geholt und 76 Mal in Mono. Also ganz offensichtlich ist das tatsächlich schon, ja, muss man drüber nachdenken, wie man es machen möchte. Trotzdem würde ich zum Aufnehmen auf dem H2, wenn es mit mehreren Leuten, obwohl auch mit einem weiß ich nicht, muss es nicht sein, aber wenn es mit mehreren Leuten ist, tatsächlich immer noch Stereo, also zu zweit Stereo oder Vierkanal aufnehmen. Wenn ich das später in Audio, also zu dem Programm kommen wir noch, aber wenn ich das später in Audio City nachbearbeite, habe ich den entscheidenden Vorteil, wenn die Leute, also wir sprechen verschieden laut. Und ich spreche in eine Seite des Zooms rein und mein Gegenüber sitzt mir auch praktischerweise gegenüber. Dann hat er nämlich das andere Mikrofon zur Verfügung. Und dann kann ich Lautstärken besser aneinander anpassen, als wenn wir beide ins gleiche Mikro reden würden. Weil wie soll ich das dann machen? Und da durfte ich durchaus meine Erfahrung sammeln. Denn ich mache einen Podcast mit jemand anders zusammen und der spricht sehr leise. Ich spreche sehr laut. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Okay, was habe ich noch? Ja, was ich mir aufgeschrieben habe. So am Rande ist keine Nüsse. Ja, wir haben aber im Podcast, hat das echt gut gemeint, hat so ein Schälchen Nüsse hingestellt. Es hört sich scheiße an. Sorry, aber es hört sich einfach scheiße an. Essen ist, ja, manche nennen das dann Atmo. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, wer gerne sich so an den Durchschnitt halten möchte, lasst das Essen. Also, ich sag mal, Gummibärchen gehen vielleicht noch, die hört man nicht, wenn man die mit geschlossenem Mund isst, aber alles andere dazu kommt, dass man so einen gewissen Schleim im Mund unter Umständen kriegt, der dann wieder für Schmatzen sorgt. Also, essen sollte man nicht unbedingt während des Podcasts. Vorher, ja, soll jeder wissen, nachher sowieso, aber während des Podcasts, man kann es gerne weglassen. Genauso wie was trinken, wobei trinken immer noch geht. Lieber ein bisschen mal trinken und dadurch eine kleine Pause haben. Man muss ja nicht ins Mikro schlucken. Aber ein trockener Mund hört sich ganz komisch an, als wenn er viel zu nass wäre. Das macht nämlich immer. Und das ist ja auch nicht das, was man will. Also von daher, trinken lieber zu viel als zu wenig. Empfehlung, nehmt ein Glas. Das gluckert nämlich nicht so. Und am besten stilles Wasser. Nichts mit Kohlensäure, nach der man dann heftig aufstoßen muss. Das macht keinen Sinn. Okay, Low Cut hatte ich genannt, den Monomix auch. Ja, dann bin ich eigentlich für heute schon fast durch. Ja, Viertelstunde ist auch eine gute Zeit immer. Das ist auch so Viertelstunde, 20 Minuten. In dem Rahmen möchte ich diesen Podcast auch immer so pro Folge halten. Ich habe euch ein bisschen mal wenigstens was über dieses H2 erzählen können. Wie gesagt, Zoom, Zoom, H2. Ich finde es sehr gut. Es gibt jetzt mittlerweile auch ein H4. Es gibt mittlerweile, das gibt es wohl schon länger, ein H4. Und dann gibt es noch ein H4N. Und es gibt auch fliegende Kühe bestimmt. Aber wie gesagt, wer wirklich erstmal einsteigen will und erstmal rumprobieren und nicht so viel investieren und aber es soll was einigermaßen sein. Also Zoom H2, da könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Und wenn ihr euch gebraucht holt, weil was soll an dem Gerät kaputt gehen? Wie gesagt, Zubehör ist auch gleich so komplett, dass man da nichts Teures dazu kaufen muss. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Sache. Auch von der Optik her nicht so aufdringlich. Ja, ich glaube, ich werde nochmal ein Bild reinstellen. Und dann könnt ihr euch da auf dieser Seite auch nochmal angucken. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute wieder durch. Durfte ich euch das H2 mal vorstellen. Und ja, wer also jetzt schnell anfangen will, einfach anfangen will, ja, Willy go, kann ich nur sagen. Beim nächsten Mal habe ich geplant, rund um den Podcast allgemein. Da gibt es sicherlich auch schon Podcasts oder Artikel oder was weiß ich nicht drüber. Aber wie gesagt, dieser Podcast geht immer aus meiner Sicht. Ich habe nicht mal ansatzweise die Meinung, dass ich da der Maßgebende bin oder der Profi oder irgendeine Ahnung hätte, sondern auch da werde ich euch einfach wieder vorstellen, wie ich da so rangehe, warum ich das mache und ob das dann sinnvoll ist oder nicht, das müsst ihr eh selber entscheiden. Das Fehlerhafteste, was ihr machen könnt, ist irgendwen zu kopieren. Ich habe für mich immer festgestellt, wer so, ja, eigentlich natürlich, man möchte ja gehört werden. Das ist, ich würde mal sagen, schon Erfolg ist ja auch, dass man gehört wird und zwar regelmäßig. Also für mich jetzt zum Beispiel, da trennt sich das dann schon. Für mich ist es regelmäßig gehört zu werden. Nicht wie viele das hören, sondern einfach, wenn es eine kleine Hörerschaft ist, dass die regelmäßig hört. Das nenne ich für mich Erfolg. Und ich denke mal, Erfolg möchte natürlich auch jeder haben, der einen Podcast macht. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, Erfolg habt ihr nur, wenn ihr ihr selber seid. Das heißt, überlegt euch selbst ein Konzept, setzt es so um, wie ihr meint, dass es gut ist, und dann zieht es durch. Wenn ihr dann keinen Erfolg habt, dann müsst ihr sicherlich, das heißt nicht nur dann, man muss immer ein bisschen selbst reflektieren, ob das Richtige ist, was man da macht. Aber wenn man anfängt, andere zu kopieren, das wird gar nichts. Das kriegen die Leute, die euch hören, auch mit. Und das will keiner hören. Da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl, vielleicht will mich auch keine Ahnung. Dafür ist es Podcasting, es ist umsonst für euch und es ist fast umsonst für mich, bis auf die Hardware, die man sich einmal kaufen muss. Und mir macht Spaß und solange mich ein paar hören, mache ich damit weiter fertig. Dann bedanke ich mich heute wieder mal fürs Zuhören. So langsam geht es ja auch auf Weihnachten zu. Ich hoffe aber eigentlich schon noch vor Weihnachten vielleicht noch so die Folge über, also eine kurze Folge über Podcast, wie baue ich den auf oder worum geht es eigentlich zu machen. Ja, ich glaube, das sollte es dann für heute gewesen sein. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und wir hören uns hoffentlich wieder demnächst. Also ich zumindest rede wieder.